Das Leben ist immer so, wie man dann weitergeht, wenn sich alles wie die Erde weiter dreht. Man schaut nach oben und meistens weiß man ungelogen, alles was ich tat, jetzt ist es leider zu spät. Doch trotzdem kämpft man weiter, neider, leider, immer nur zu viel da draußen, denn das geht immer wieder. Man kann sich die Seele nicht kaufen, man kann sie aber sehr schnell verlieren. Aber immer wieder kämpft man dann wieder, denn die Lieder, die man bringt, um sich selber wieder zu finden, braucht man immer wieder zu machen. Man will nicht erblinden, man will immer weitergehen. Und wer will sich dagegen stehen? Wenn es um dein Leben geht, dann wirst du schon dann anders entscheiden. Da gibt es so viel Sachen, da wollen die Leute wieder neiden. Es wird was ändern in deinem Leben, weil sie können es nicht verstehen. Wie kann man denn noch weitergehen? Ja, Leben ist einfach und immer wieder kann man im Leben alles wieder gewinnen. Und das Leben ist ein Lottogewinn, weil man immer so wie immer wieder gewinnt. Ja, das Leben ist so leicht zu leben, immer wieder schöne Sachen, nicht schlecht zu sehen. Ja, das Leben und ihr habt alle recht, und wenn man das dann anders versteht, ist es für die anderen schlecht. Gönnen tut es keiner auf der Welt.